Baby, ich hab Good News und ich hab Bad News für dich. Welche davon willst du zuerst? Okay, die schlechte, irgendwann wird es wehtun. Doch die gute, bis dahin lieb ich dich jeden Tag mehr. Baby, ich hab Good News und ich hab Bad News für dich. Welche davon willst du zuerst? Okay, die schlechte, irgendwann wird es wehtun. Doch die gute, bis dahin lieb ich dich jeden Tag mehr. An manchen Tagen schieß ich dich auf den Mond. Am nächsten flieg ich los, um dich dann wieder zu holen. An anderen Tagen ist egal, was ich mach. Ich bleibe für dich nur ein Riesenidiot. Und wenn wir das irgendwann vor die Wand fahren, dann in einem Bentley Continental in Rot. Und ja, ich weiß, vielleicht sind wir beide kein Perfect Fit. Aber Mama sagt mir jedes Mal, sie schwört auf dich. Da wo wir sind, würden andere sich trennen, trotzdem bleibst du in meinen Armen liegen und ich in dein. Baby, ich hab Good News und ich hab Bad News für dich. Welche davon willst du zuerst? Okay, die schlechte, irgendwann wird es wehtun. Doch die gute, bis dahin lieb ich dich jeden Tag mehr. Baby, ich hab Good News und ich hab Bad News für dich. Welche davon willst du zuerst? Okay, die schlechte, irgendwann wird es wehtun. Doch die gute, bis dahin lieb ich dich jeden Tag mehr. Jeden Tag mehr, jeden Tag mehr. Auch mit tausend kleinen Rissen im Herz. Jeden Tag mehr, jeden Tag mehr. Doch bis dahin lieb ich dich jeden Tag mehr. 5 Tage die Woche streiten wir aus Prinzip. Dann lieben wir uns zwei, als ob's die 5 gar nicht gibt. Unsere Freunde tragen weiße Kleider und Anzug. Und wir gratulieren ihnen Hoodie und Jeans. Und wenn wir das hier irgendwann vor die Wand fahren, dann so, dass man es in den Nachrichten sieht. Ja, okay, vielleicht sind wir zwei kein Perfect Match. Doch dafür haben wir den lautesten Versöhnungssex. Da, wo wir sind, würden andere sich trennen. Trotzdem bleibst du in meinen Armen liegen und ich in dein. Baby, ich hab Good News und ich hab Bad News für dich. Welche davon willst du zuerst? Okay, die schlechte, irgendwann wird es wehtun. Doch die gute, bis dahin lieb ich dich jeden Tag mehr. Baby, ich hab Good News und ich hab Bad News für dich. Welche davon willst du zuerst? Okay, die schlechte, irgendwann wird es wehtun. Doch die gute, bis dahin lieb ich dich jeden Tag mehr. Jeden Tag mehr, jeden Tag mehr. Auch mit tausend kleinen Rissen im Herz. Jeden Tag mehr, jeden Tag mehr. Doch bis dahin lieb ich dich jeden Tag mehr.